Ich bin ja nur ein Junge der inneren Neustadt. Ich bin auf der Großmeißner Straße groß geworden, bis zum Ausbomben. Mein Hauptspielgebiet, das Spielgebiet, war unser großer Garten, also was jetzt der Garten vom Bellevue ist. Das Spielgebiet dann außerhalb, also von den kleinen weißen Häuseln, das Haus, das Hinterhaus dort, das gehörte ja, das ist ja Geschenk gewesen an den Vogel von Vogelstein, an den Maler, junger Maler und später Professor an der Akademie in Dresden, an der Kunstakademie, was eben praktisch im 19, Anfang 19. Jahrhundert gebaut worden ist. Und dort habe ich praktisch davor meine Kindheit verlebt. Hinten an dem Zaun. Da habe ich meine Schularbeiten gemacht, da war wie eine kleine Erhöhung, da war ein Eisentisch, ein Eisenstuhl und da habe ich meine Schularbeiten gemacht und wenn ich über die Kanne geguckt habe, da habe ich die Frauen beobachtet, wie die dort die Wäsche haben getrocknet, hier auf dem Wasser, ach Quatsch, auf dem Wiesen. Oder ich habe eben die vielen, vielen Dampfer bzw. Frachtschiffe, was hier früher vorbei hier an Fracht vorbeigeschleppt worden ist in Dresden. Ich verstehe also unsere Schiffe heute nicht mehr. Die wollen immer, immer, immer größere Schiffe bauen. Und dabei ist hier früher wesentlich mehr Zeug auf der Elbe hin und her geschleppt worden. Ja, die haben keine kleinen Schiffe mehr. Ja, weil heute alles auf Masse aus. Geht nicht mehr auf die Qualität, es geht alles auf Masse. Und das wirkt sich natürlich dort mit. Ja, nur und das war mein Hauptspielgebiet. Den Schulweg hatte ich schon gesagt, am Schulweg ging am Zirkus Sarrazani vorbei, dann am Archiv rüber bis in die vierte, später in die 49. Am kleinen Haus auf der Glacisstraße. Da habe ich deswegen die Ecke ein bisschen besser kennengelernt. Ganz selten bin ich mal bis zum Rosengarten gekommen, war meistens mit meiner Mutter. Oder ich war auf der anderen Seite, Spielenrichtung im Garten hier vom Japanischen Palais. Und da waren ja damals noch viele solche abgetrennte Quartiere auf den Wiesen hinten, die dann mit den hohen Hecken. Da konnte man sich drinnen verstecken und so weiter. Und dann waren zwischen hinter den alten Häusern waren ja auch oft noch so kleine Gärten mit, wo die dann hier Blumen gezüchtet haben, also viel Bretterverschläge und so weiter und so fort auf dem Kohlmarkt. Dass alles viel kleinteiliger Ja, ist, nein, ja. nein. Und wenn ich wirklich, im Palais selber bin ich bloß immer drinnen gewesen. Das war für uns schon, das war ein Schloss. Das war ein Schloss. Und da waren ja, da kann ich mich kurz noch erinnern, dann im Innenhof, da waren noch links und rechts auf den Balustraden, waren ja noch richtige, im ersten Stock, ne, richtige Verschläge. Also hier, also praktisch der erste Stock war auch nochmal zu. Ich weiß nicht, ob das damals die Außengänge waren, die jetzt drin sind, bin ich nicht so richtig sicher. Also nochmal mit Glas und so weiter. Ich bin mit meiner Mutter mal drin gewesen, weil wir ja nur vier Geschwister waren, kriegte meine Mutter hier das Bronzen-Mutterkreuz. Ne? Die Frauen wurden ja ausgezeichnet, wenn sie mehrere Kinder hatten. Und die hatte also mit dem vierten Kind kriegte die das Bronzen-Mutterkreuz. Und die Veranstaltung war damals im Palais. Und deswegen war ich das erste Mal drin. Sonst war das für uns. Ich weiß nicht, ja, ob die sogar von dem Pförtner hatten. Also ich habe mir das gar nicht getraut, alleine dort reinzugehen. Aber drüben auf der anderen Seite am runden Deich. Da hatte ich meine kleinen Segelschiffe, dort bin ich schnell mal oben gewesen. Und ja gut, wann kam denn auf der großen Meißner Straße mal ein Auto? Das waren drei am Tag. Also da brauchte man keine Angst haben, als Kind über die Straße zu gehen. Gleich zu heute. Oder wenn ich dran denke, jetzt, wenn wir den Schnee gerade draußen haben, na, da war nämlich auf der großen Meißner Straße, da kam eben dann ein Pferdefuhrwerk mit in Schneefluch, gezogen mit dem Schneefluch. Und da haben die eben praktisch den Schnee erstmal an die Seite gedrückt. So, und dann kam ein paar Männer mit Schaufeln und da haben die den Schnee, die Kante zusammengeschoben, sind lauter einzelnen Haufen. Ja, lauter Schneehaufen. Und dann kam, und die Fußwege, ich weiß nicht, ob das jedes Haus, vielleicht war es auch schon damals so, dass jedes Haus einen Fußweg gemacht hat, will ich jetzt nicht streiten, aber jedenfalls. Und dann kamen wieder ein paar Pferde, ein paar Bauern, da waren scheinbar die Bauern aus der Dresdner Umgebung, die waren eben verpflichtet oder haben Geld gekriegt, in die Stadt zu fahren und den Schnee aus der Stadt zu schaffen. Das war bei uns zwar nicht ganz kompliziert, weil die ja bis zum Blockhausbus vorgefahren sind und dann ging es schon runter an die Elbe und da wurde der Schnee einfach auf dem Elbwiesen abgekippt. Ja, aber da war auf den Straßen, auf den kleinen Straßen, kaum Schnee gefunden worden, wenn viel Schnee war. Ja. Wenn es viel Schnee war. Wir haben im Krieg, das ist schlimm, das Ausgrechen, wenn Notzeiten sind, dass es dann auch mal vom Wetter her neue Zeiten gibt. Anfang der 40er Jahre haben wir zweimal Hochwasser gehabt. Einmal im Sommer, da überstand das Wasser bis auf den Neustädter Markt. Und einmal im Frühjahr, da waren Eisschollen unten, die waren einen halben Meter und stärker. Und die waren nur Blockhausgästchen dort drunter. War eine Kohlenhandlung, gibt solche alte Gemälde, weil das so herrlich war, dort ab von die großes Haus und dann die Kleinhäusel. Und da waren eben in das Gürtel reingeschwemmt Eisschollen von einem halben Meter, bestimmt einen halben Meter. Dort waren Krebse oder kleine Fische eingefroren mitunter. Und ich habe sowas noch nie wieder erlebt, dass solche starken Eisschollen auf der Elbe sind. Ja, und das andere, das Hochwasser im Sommer, da war es eben das Wasser. Da sind wir mit den Wandern raus, ne? Dort war ja nicht allzu tief und haben wir dort rumgegondelt mit der Blechbadewanne. Und da stand eben das Wasser bis an den Goldenen Reiter ran. Das haben wir auch gemacht. Und das im Kriege. Und ausgerechnet im Krieg, ich glaube 41, 42 war es ein sehr, sehr harter Winter. Das muss, glaube ich, gewesen der Winter, wo das Eis so stark war. Ausgerechnet da, wo es mit den Kohlen und so weiter, Kriegszeit. 1946, Wasser. Da habe ich auf dem Dorf dann gelebt, dann hatten sie auch noch die Leute hier von der Bumsstation, da hatte die Schwarze Elster und die Bülsnitz, die hatten dann noch Nebenkanäle, weil das Land niedriger war, als das Wasser der Schwarzen Elster. Und da wurde das Wasser von der Bülsnitz oder von außen, was auch, wenn Hochwasser war, auf den Feldern und so weiter, die jetzt bis an die Sandflächen von den Schradendörfern, also Kreuthen, Hirschfeld, Merzdorf, Weinsdorf, da war das Wasser dann ja fast bis ans Dorf ran und das auf ein paar Kilometer, das war eine riesen Wasserfläche. Und ausgerechnet nach dem Krieg und dann haben sie auch noch in der Bummstation, es gab ja Bummstation, die Lederriemen gemaust, weil sie die Leder brauchten für die Schuhsohlen oder was weiß ich. So, und da konnte das Wasser gar nicht abgepumpt werden. Da sind unsere Frauen raus. Das muss ja im Sommer gewesen sein, denn wir haben dort die Zwiebeln und die Gurken, haben die Frauen hier in Gummistiefeln oder überhaupt barfuß raus, der Röcke hochgeschlagen. Ne? Da waren ja die Frauen, die älteren Frauen hatten ja noch längere Röcke an. Ne? Und dann haben die zusammengebunden und dann haben die hier die Gurken oder Möhren oder Zwiebeln dort aus dem Wasser, was so 30, 40 Zentimeter. Es war ja alles Flachland dort, aber es war so tief. Oder durch die Elster und die Pulsnitz war also im Wasserspiegel höher als die Umgebung. Und da wurde das eben alles unter Wasser. 1945 war in Elsterwerda ja ein paar Mal auf dem Bahnhof Luftangriff, ich glaube der letzte am 19. April. Also auf jeden Fall die letzten Apriltage waren nochmal auf dem Knotenpunkt Elsterwerda-Pila ein Luftangriff gewesen. Und das Geburtshaus meiner Tante, die wohnte an Weinbergen, hieß das damals, das hatte damals auch einen Treffer, das war zum Teil kaputt, das Haus. Und da waren auf dem Bahnhof jetzt natürlich auch Züge mit Material. Und das, was essbar war, das haben die Elsterwerder auch geholt. Und die haben natürlich die Züge jetzt geplündert nach dem Angriff. Und in einzelnen Waggon waren zum Beispiel Schlauchboote für Flugzeuge, die übers Meer flogen. Also Notschlauchboote. Wer brauchte in so einer Notzeit ein Notschlauchboot? So, und dadurch, dass jetzt das Hochwasser war, da haben also welche doch dort auch die Boote, die wahrscheinlich bloß jüngere Leute, denn die alten Leute werden kaum Interesse gehabt an sowas. Und da sind die dann ins Dorf raus und haben natürlich versucht, die Schlauchboote einzutauschen. Und mit zwei solchen Schlauchbooten sind wir dann, Einmannschlauchboote von dem Jagdflieger oder was weiß ich, sind wir dann runter auf die Felder und haben dort die Zwiebeln und Möhren eingepackt und dann rangeschleppt bis dorthin, wo wir dann laufen konnten oder mit dem Wagen. Ne? Mit dem Weg, wenn da war 10, 15 Zentimeter Wasser, aber für ein Pferd ja noch kein. Mhm. Ja. Aber das war dann hinten war das schon ganz schön tief. Und ausgerechnet, das weiß auch nicht, wie das zusammen, dass das ausgerechnet in solchen Notzeiten dann auch noch solche Naturereignisse sind. Da wird es einem vielleicht besonders bewusst. Ja, ich weiß. Und also das fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Dieses Hochwasser und dieses Eis in Dresden, oder hier, das waren ja die Winter hier 47. 47, wo es so kalt war, wo die Menschen auch so viele dran hier erfroren sind und wo sie dann alles Mögliche an Holz geholt haben, bloß dass sie feuern können. Ich glaube, 47 war auch nochmal so Winter, so unheimlich scharfer Winter. Da bin ich aber, glaube ich, dann schon in Dresden. Bin ich, glaube ich, schon in Dresden gewesen bei dem Winter. Mein Vater war ja nicht der Einzige von den Männern in der Familie. Ich habe ja in der letzten Kriegswoche, habe ich einen Cousin mit, ach das ist nicht, das sind eigentlich alles Onkel gewesen. Der eine, der Panzersoldat, der Dimitsch Günther, der ist in Prag verschollen als Panzersoldat am 9. Mai 1945. Den haben sie gelinscht, garantiert. Mit seiner schwarzen Uniform haben die gedacht, das ist SS. Der Horst, der ist schon ein paar Tage eher an der Südkante vom Riesengebirge, in Jägerndorf, ich weiß gar nicht, wo das Jägerndorf, wie das heute heißt. Der hat aber noch ein Grab gekriegt. Der war mit 18 Jahren, eine Woche vor Schluss. Der anderen letzten Tag. Der Bruder meines, das war der Bruder übrigens von meinem Vater, der kleine Synarziegler. Der Bruder meiner Mutter, der war am 20. April, das ist Hitlers Geburtstag, also zufällig mein Cousin auch Geburtstag. Und mein Onkel war nur Frontsanitäter. Da waren nochmal in Meißen mit dem LKW mit noch einem Kollegen und die haben dort nochmal Verbandsmaterial geholt. Und die Einheiten waren im Kessel, also im Raumgruben. Da war der Kessel aber noch nicht zu. Und der war am 20. zufällig zu Hause, also kam vorbei, also hat seinen Ruhe gesagt, dass er nochmal zu Hause vorbeikommen konnte. Und da haben wir aber schon die ersten Kanonen gehört, hier im Bautzenraum und so weiter. Und meine Tante gesagt, komm, wir verstecken dich im Wald. Und da sagt er, nee, meine Kameraden verbluten draußen, ich muss. Und der ist dann, wie schon gesagt, am 20. April war er nochmal zu Hause. Und am 23., 25. April irgendwann hat es ihn erwischt. Ja. Und wenn die russischen Trommelfeuer, da ist nie jeder Soldat erkannt worden. Wenn die dort gerade in der Nähe von so einem Loch war, hier von so einem Einschlag, und leider neben kam danach der Einschlag, da sind die armen Kerle dort regelrecht mit verschüttet worden oder zerstückelt worden. Also wir haben von meinem Onkel nicht erfahren. Das heißt, drei Männer wiesen mir alleine aus am letzten Tag, die letzte Woche im Krieg. Und mein Vater ist von den Männern der Einzige, der sein Bruder hier der Oma eigentlich auch. Also die beiden Brüder sind wiedergekommen. Mein Vater ist in Holland in die amerikanische Gefangenschaft gegangen und die sind dann an die Franzosen übergeben worden. Ja, so sah das aus. Und alle meine Verwandten, die in Dresden gewohnt haben, sind ausgebombt. Aber wir haben keine Verluste, Menschenverluste haben wir nie. Ich habe ja gesagt, ich bin 3 Stunden, 4 Stunden vor dem Angriff mit meiner ganzen Familie, mit 4 kleinen Kindern und meiner Mutter sind wir noch aufs Dorf runtergefahren. So ein Glück. He. Da war Faschingsdienstag, nur vormittags waren ein paar einzelne Kinder, die auf der Hauptstraße rumliefen. Nur meine Tante wohnt auf der Balzerstraße, die sagt, Mensch, fahrt ja alle, tut euch jetzt nicht nochmal auseinander. Das kann jeden Tag, die hat noch am 13. Nachmittag gesagt, das kann heute Abend schon ein Angriff kommen. Ne? Und abends ist sie durchs Kellerfenster rausgezogen worden, weil ums Haus alles kaputt war und ist dann runter an den Rosengarten. Ja, die von meiner Tante ist ausgebombt, also die Schwester meiner Mutter, die Familie vom Bruder, die haben auf der Martin-Luther-Straße in der 3 gewohnt, sind ausgebombt, die sind dann runter ans Elbufer. Wir sind auf der großen Meißner ausgebombt, aber wir waren zum Glück nicht da. Sind ausgebombt, dem haben wir noch in Dresden gehabt. Also die Dresdner jedenfalls, auch eine Verwandte auf der Schäferstraße. Die Häuser, die Eisenbahnhäuser. Die sind gerade stehen geblieben hinten, am blutigen Knochen, in der Walderstraße dort. Ja, das war schon schlimm. Und manche haben so einen Spaß und so viel Freude am Krieg zu verdienen. Ich habe vorhin ja gerade den Artikel gelesen über Afghanistan. Also, was das Land geschunden worden ist, und keiner ist als Sieger rausgegangen. Ja. Keiner. Die Engländer haben 3-mal eine große Niederlage erlebt. Die Russen mit so einer Armee. Ne? Ich meine, die sind nicht geschlagen worden, die sind dann abgezogen. Aber die haben nicht erreicht. Die waren 6 Jahre drüben. Ne? Und wie lange sind jetzt Amerikaner schon dort? Und wofür? Das ist die Frage, wofür? Was wollen wir denn dort? Wegen der Menschlichkeit? Da habe ich andere, da brauchen wir jetzt bloß nach Haiti zu gucken, wie das vorher ausgesehen hat. Ja? So ein so armes Volk. Und da brauchen wir bloß in manches afrikanisches Land zu gucken. Also, hier steht in dem Artikel wirklich drin, in Afghanistan ist bloß ein geringer Prozentsatz, die lesen und schreiben können. Und wie kann man solche Leute Ziel setzen bei den Russen schon, wir machen als euch ein sozialistisches Land und die Amerikaner, wir machen eine Demokratie. In dem Moment erscheint auch hier der eine General, dort wo sowjetischer Stiefel war, an dem Tag ist am nächsten Tag, wenn der Stiefel weg war, waren die Mujahedin bzw. die Taliban da. Und so ist das da heute genauso. Bis ja selbst in Kabul, und dieselbe Situation sind bei so vielen Ländern, gerade in Afrika unten, da fragt keiner danach. Die lassen sich gegenseitig dort von der Ferne, gucken die zu, wenn die sich abschlachten.